In tiefer Nacht können wir den geheimnisvoll klingenden Lauten des Waldkauzes lauschen. Früher auch als Todesvogel verschrien, wurde der Ruf des Weibchens Kuhwit im Volksaberglauben als Kommit interpretiert.